C2 Telefonat 1. Hallo Herr Zulong, hier ist Schwester Silvia. Die Frau Itter soll dreimal täglich 500 Milligramm Novamin als Tablette bekommen. Ja, das ist richtig. Sie will aber nicht so gerne Tabletten schlucken und lieber die Tropfen nehmen. Das tut mir jetzt leid, Schwester Silvia. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Frau Itter möchte auch keine Tropfen nehmen. Nein, nein. Sie will das Novamin lieber als Tropfen einnehmen. Danke, jetzt habe ich Sie verstanden. Von mir aus spricht nichts dagegen, wenn Frau Itter statt der Tabletten Tropfen einnimmt. Gut, und nur noch mal zur Sicherheit. 20 Tropfen entsprechen doch 500 Milligramm, oder? Stimmt genau.